Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zu Folge 56 des Gabelbissen Podcast. Ja, wir befinden uns eigentlich mitten in der Adventzeit und da habe ich mir gedacht, richten wir den Fokus doch in den nächsten Folgen bis Weihnachten auf weihnachtliche Gerichte, weihnachtliche Speisen etc. Ich habe das kurz in der Weihnachtsfolge vom letzten Jahr erwähnt. Wer die nicht kennt, Link findet ihr dann in den Shownotes. Wäre der Advent ja mehr so eine Fastenzeit. Wenn man aber so jetzt auf die Weihnachtsmärkte geht und so die Standerl anschaut, dann ja, würde man ehrlich gesagt keine Fastenzeit dahinter vermuten. Denn die Speisen, die dort angeboten werden, sind alles andere, würde ich sagen, mal als fastentypische Speisen. Ja, selbst bei den Getränken, wenn ich jetzt einen Punsch oder einen Glühwein hernehme, die Mengen Zucker, die da reinkommt, ja, das sind durchaus schon ein paar Kalorien und naja, so wirklich fasten ist das auch nicht. Egal. Wir wollen hier nicht fasten, wir wollen hier kulinarisch genießen und wir wollen alle was Neues erfahren. Und darum erzähle ich euch in der heutigen Folge mal etwas über das Kletzenbrot. Man, gleich vorweg, ich persönlich bin ja nicht gerade der größte Fan des Kletzenbrots. Das hängt damit zusammen, dass ich so Trockenfrüchte und da im Speziellen die Feigen überhaupt nicht mag. Also Feigen, das ist etwas, was mir naja nicht so behagt. Die vielen Kerne und ja, nicht so unbedingt mein Fall. Aber wenn man mir ein schönes Kletzenbrot anbietet, würde ich es natürlich kosten. So ist es nicht, dass ich es generell ablehne. Ja? Also wenn es angeboten wird, dann koste ich es natürlich schon. Ja, Kletzenbrot, was ist denn das? Ja, wie bereits erwähnt, ist eine typische Spezialität, die eben zu der Zeit passt. Ist ein weihnachtliches Gericht, mehr oder weniger, oder eine weihnachtliche Bäckerei, um es ganz genau zu sagen. Vorläufer von dem heute bekannten Kletzenbrot, das gab es bereits bei den Kelten, denn selbst die Kelten trockneten schon Obst und die haben es dann mit Brotteig vermischt und gebacken. Ja, einige Zeit später, im Mittelalter, kannte man die sogenannte Piratura. Piratura war dann schon eine etwas weiterentwickelte Variante von dem keltischen Gebäck. Und zwar war die Piratura ein Brot mit gedörrtem Obst und Nüssen. Ja, und das entwickelte sich mehr oder weniger immer weiter und weiter. Bis dann mehr oder weniger die Urform des uns heute bekannten Kletzenbrots entstanden ist. Und zwar war das damals ein ganz einfaches Roggenbrot. Und den Teig hat man dann mit Kletzen, Hutzeln und Dörrzwetschgen angereichert. Ja, und das war dann mal der Beginn. Und erst mit dem wachsenden Wohlstand der Bevölkerung wurde es dann noch mehr angereichert in der heutigen Form. Ja, man gab dann, wie der Wohlstand kam, gedörrte Südfrüchte, wie zum Beispiel die bereits erwähnten Feigen dazu, aber auch Rosinen, Sultaninen fanden ihren Weg rein, ja, teilweise auch Datteln, das ist zwar ganz selten, kann aber auch vorkommen. Ursprünglich wurde Kletzenbrot nicht gesüßt. Man hat einfach den Zuckergehalt der getrockneten, gedörrten Früchte genommen. Durch den Verlust des Wassers war der ja höher. Somit haben auch hat das gedörrte Obst ja immer einen süßlicheren Geschmack oder zuckerintensiveren Geschmack als frisches Obst. Und das war einfach ausreichend. Und das war auch damals ganz was Besonderes, weil Zucker war ja im Gegensatz zu heute ein Luxusgut. Und da war es einfach ganz was Tolles, wenn man diese süßen Früchte im Brot genießen konnte. Heutzutage wird Kletzenbrot unter anderem auch gezuckert oder einfach mit Honig gesüßt. Ja, und damals übrigens war es auch eine willkommene Abwechslung zum anderen Gebäck, was man so aß, was einfach angenehm süß war. Jetzt habe ich ja schon so oft das Wort Kletzen erwähnt. Und wenn Sie sicherlich einige von euch fragen, was sind denn überhaupt Kletzen? Kurz und bündig, getrocknete Mostbirnen. Also mehr ist es nicht. Also wenn man von Kletzen spricht, Das ist eine getrocknete Mostbirne. Mostbirne ist eine eigene Birnenart und die wird eben dann, damit man sie haltbar machen kann, getrocknet. Dörren und Trocknen war seinerzeit einmal eine Variante, damit man das Obst haltbarer machen kann. Heutzutage ja, wenn man Äpfel im Herbst erntet, mit den Kühlhäusern, mit den modernen Systemen, halten die sehr, sehr lange. Ja, damals kannte man die Technik logischerweise noch nicht und da hat man sich eben etwas einfallen lassen. Man darf sich aber nicht vorstellen, dass das Ganze, mehr oder weniger der ganze Apfel, die ganze Birne da getrocknet wird. Na, das war nicht so und ist auch heutzutage nicht so beim Dörren und Trocknen. Und zwar wurden da gleich nach der Ernte das Obst in Scheiben geschnitten und das hat man dann seinerzeit auf Schnüren aufgefädelt und in trockene Räume gebracht. Ja, und da konnte das so schön langsam vor sich hin trocknen. Im späteren Winter und im Frühjahr hat man das Ganze dann eben verarbeitet, unter anderem halt im Klezenbrot. Größere und reichere Bauern, die hatten dann sogar eigene Darhütten. Darhütte ist übrigens ein anderer Begriff für die Dörrhütte. Und die waren dann schon technisch um einiges fortschrittlicher. Man an sich hat man da auch das Obst, wie bereits erwähnt, aufgehängt drinnen. Aber zusätzlich gab es in der Mitte noch einen kleinen Backofen, den man eben zum Backen verwendet hat. Und durch die spezielle Konstruktion und Materialien, die man da verwendet hat, man hat zum Beispiel auf speziell geflochtenes Schilf gesetzt und andere Grasvarianten, sage ich jetzt einmal. Und dadurch hat man erreicht, dass die Wärme erstens mal gut drinnen war, wenn man es gut abgedichtet hat. Und durch die spezielle Technik kam die Wärme eigentlich überall im Raum hin. Und das war so ausgeklügelt, dass man sogar die Nachhitze des Ofens nutzen konnte. Sprich, der Dörrvorgang war nicht nur während gebacken wurde oder was man auch sonst mit dem Ofen gemacht hatte, sondern wenn man mit dem fertig war, ja, ist noch eine Restwärme da und die konnte man eben dann auch nutzen. Also das war technisch eigentlich schon relativ weit fortgeschritten. So, im Laufe der Zeit ist aber Klezenbrot immer mehr in Vergessenheit geraten und da vor allem in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Da hat sich eigentlich so gut wie niemand mehr fürs Klezenbrot interessiert. Und erst eigentlich in unserer jetzigen Zeit, also man nicht im 21. Jahrhundert, schon davor, hat das Klezenbrot, ja, muss man sagen, eine gewisse Renaissance, sprich eine Wiedergeburt miterlebt. Es war auf einmal wieder total beliebt und unter anderem, weil es einfach ein Produkt ist, eine Speise ist, die extrem reich an Ballaststoffen ist. Und das war einfach mal total trendy. Und so kam es einfach, dass man wieder auf die alten Werte des Klezenbrots zurückgegangen ist. Das Klezenbrot, wie bereits erwähnt, zählt zu traditionellen Spezialitäten im Advent. Es hat ja auch eine gewisse Symbolik, das kennen wir ja schon von anderen Sachen. Das habe ich ja schon bei einigen anderen Speisen erwähnt, bei den Krapfen zum Beispiel, das war ja auch eine Symbolik. Und es gibt es auch beim Klezenbrot. Klezenbrot symbolisiert oder symbolisierte seinerzeit Fruchtbarkeit und Glück. Das Selbstbacken war auch mit einer gewissen Tradition verbunden, denn es war mit fixen Tagen mehr oder weniger verknüpft, um es mal so nennen zu wollen. Und da war zum Beispiel einer der Stichtage der 30. November. Und da hat man begonnen mit dem Backen des Klezenbrots. Warum der 30. November? Der gilt oder galt als der sogenannte Andreastag. Es gab aber noch einen zweiten wichtigen Tag für den Backvorgang des Klezenbrots. Der war dann einige Zeit oder einige Tage später. Und zwar der 21. Dezember und das ist der Thomastag. Und zwar war das auch so ein Fixum. An dem Tage wurde frisches Klezenbrot gebacken. Aber nicht in ganz Österreich, aber in vielen Teilen. Da gab es bestimmte Gebiete, haben am 30. November gebacken und andere Gebiete hauptsächlich am 21. Dezember. Zwischen dem 21. und dem 6. Jänner des Folgejahres durfte jedoch so sagte damals der, ja, wie soll man sagen, der Aberglaube durfte nicht gebacken werden, da mussten die Backöfen kalt bleiben. Ja, und nach dem Backvorgang wurde das Klezenbrot traditionellerweise am 24. oder 26. Dezember angeschnitten. Beim 26. war es dann auch so üblich, da wurde das auch noch den Verwandten angeboten. Denn damals war es ja jetzt nicht so leicht, von A nach B zu kommen. Da hatte nicht jeder ein Auto, da war es durchaus anstrengender. Und man sagte dem Klezenbrot so eine Art stärkende Wirkung nach. Ich meine, wenn man sich anschaut, was da alles drinnen ist, der viele Zucker und ja, das gibt schon ein bisschen eine Kraft, würde ich mal behaupten, also Energie. Aber Klezenbrot war nicht nur rein zu Weihnachten ein traditionelles Gericht, sondern das wurde auch bei Hochzeiten verwendet. Und da war es auch Brauch, das anzuschneiden, denn das sollte dem Brautpaar, den Brautleuten mehr oder weniger Glück für die Ehe bringen. Aber wieder zurück zu Weihnachten, da gab es nämlich noch einen netten kleinen Brauch, wie ich finde. Und zwar, wenn man Klezenbrot für die Familie gebacken hatte und man war nebenbei auch noch Bauer oder Bäuerin, hat man noch ein paar kleinere Versionen gebacken, also ein paar kleinere Klezenbrötchen, um es mal so zu sagen. Und die hat man den Tieren am Christtag verfüttert. Denn man sagte, wenn die Tiere das eben an jenem Tag, 25. Dezember, essen, dann soll es auch denen Glück bringen. Vor Krankheiten schützen, bei Kühen zum Beispiel, dass die gutes Milchjahr haben, etc. Also da gab es dann schon mehrere Sachen. Also wie ihr seht, das Klezenbrot ist ja eigentlich in österreichischen Traditionen in vielen Gebieten wirklich sehr mit den Traditionen verwurzelt, verwachsen. Man hat es hauptsächlich ja in der Adventzeit, gibt es primär eigentlich auch nur da zu kaufen, aber es gab ja auch, wie ich kurz erwähnt habe, bei Hochzeiten Brauchtümer, die eben aufs Klezenbrot zurückgehen. Und so vielseitig, wie es verwendet wird, so viele Begriffe gibt es auch wieder mal fürs Klezenbrot. Ja, in ganz Österreich kennt man es eben unter dem Begriff, aber regional gibt es auch noch andere Bezeichnungen. Da kennt man es zum Beispiel als Hutzen oder Hutzelbrot, als Speitelzeiten, als Bärewecken und als Moltaschero. Ja, letzteres klingt ja doch ein bisschen anders und man könnte vermuten, das kommt ja gar nicht aus Österreich, der Begriff. Doch kommt er, ja, kommt die manche vielleicht schon vermutet oder manche von euch schon vermutet, aus Vorarlberg. Und zwar stammt der Begriff da von Moschalt, das ist im vorarlbergerischen Dialekt ein Begriff, der mehr oder weniger, also mal sagen, teigig oder ja, so klebrig weich beschreiben soll. Wenn wir schon beim Begriff erklären sind, Kleze, man, wie kommt man von Kleze auf Birnen, auf diese getrockneten, gedörrten Birnen? Ja, das kommt wieder mal aus dem Mittelhochdeutschen. Das hatten wir schon öfter, dass Begriffe aus dem Mittelhochdeutschen kommen. Und zwar vom Kloetzen. Und das bedeutet, na, manche würden sagen trocknen. Nein, das bedeutet nicht trocknen, Kloetzen, das bedeutet spalten. Denn früher war es üblich, dass man die Birnen nicht in Scheiben schneidet, sondern die wurden zum Trocknen einfach in der Mitte geteilt. Sie wurden gespalten. Ja, man, ich hätte auch eher, ehrlich gesagt, vermutet, dass das irgendwas mit Trocknen zu tun hat. Aber nein, Birnenspalten ist das Geheimnis. Ja, und ich habe ja vorher noch einen anderen Begriff erwähnt. Hutzelbrot. Hutzel ist jetzt nicht zwingend eine eigene Zutat. Man gibt es in dem Zusammenhang auch den Begriff, wenn man auf einem Hutzelbrot spricht, manchmal ein bisschen was anderes. Und zwar stammt der Begriff dieses Mal aus dem Niederdeutschen. Und zwar vom ehemaligen Hotten. Und das bedeutet nichts anderes als schrumpfen. Ja, wenn ich Obst trockne, dörre, schrumpft, weil sie ja Wasser verliert. Und von daher der Begriff Hutzelbrot. Jetzt habe ich ja so viel schon von dem erzählt, Traditionen, woher die Begriffe kommen, aber ich habe euch noch, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, was da jetzt alles genau drinnen ist. Und das schauen wir uns jetzt nochmal an. ja, wie der Name schon sagt, haben wir mal hauptsächlich Klezen drin in der modernen Variante. Dann finde ich aber auch Feigen, Zwetschgen, ja, teilweise habe ich dann auch noch Rosinen drinnen, aber ich habe auch noch Datteln drin. Die Datteln, wie gesagt, das habe ich schon kurz erwähnt, die findet man nicht so oft. Weiters, was klassischerweise dazugehört, Nüsse. Ja, da sind zum Beispiel Walnüsse verarbeitet, aber auch Haselnüsse. Und was darf natürlich nicht fehlen, Gewürze. Und da unterscheidet es natürlich wieder stark von den Hauptrezepten. Meistens, muss man sagen, findet man drin Nelken oder Zimt. Also das ist schon meistens drinnen. Es gibt aber durchaus auch ein paar andere Varianten, was man sonst noch reingeben kann. Ja, und was sonst noch reingehört, ist Brotteig. Ja, und das Ganze wird dann mehr oder weniger gemischt und gebacken. Eine traditionelle Form, sprich, das schaut überall gleich aus, gibt's nicht. Das Klezenbrot kann man jetzt traditionell im Wecken backen, wie man es zum Beispiel von einem schönen Bauernbrot herkennen. Es gibt es aber durchaus auch in der Kastenform und sogar in Fladenform. Und dann gibt es noch eine weitere Variante. Also mein Klezenbrot kann man somit auf zwei Arten machen. Entweder ich backe die bereits erwähnte Mischung als Ganzes so raus, oder was man auch sehr oft sieht, dass eben diese Füllung mehr oder weniger von einer hellen Teighülle umgeben ist und das so rausgebacken wird. Also die Menge an Zutaten, die da reinkommen, die variiert, wie bereits gesagt, relativ stark. Und was beim Klezenbrot in gewissen Regionen noch üblich ist, dass der Wecken oder auch die Kastenform speziell gestaltet wird. Das kennen wir teilweise auch von den Mondzelten. Und zwar ist das so, dass das Klezenbrot sowohl auf der Ober- als auch auf Unterseite mit Ornamenten verziert wurde. Also das wurde mit dem Teig, wurde das mehr oder weniger geformt und so gebacken. Der Grund, warum man das so gemacht hat, der hängt hier nicht mit irgendeiner Tradition zusammen, dass es Glück bringt etc., sondern ist eigentlich im Grunde ganz ein banaler. Vom großen Gutshof wollten sich so die Herrleute, sprich die Eigentümer des Ganzen, mehr oder weniger von den Dienstleuten unterscheiden. Die Dienstleute bekamen ganz ein einfaches Brot und die Eigentümer, die hatten eben das speziell verzierte. Es war einfach nur eine Art hierarchischer Unterschied. Mehr war da eigentlich nicht dahinter. Ich würde vorschlagen, genug der Theorie. Kommen wir zum Rezept der heutigen Folge. Ihr werdet sehen, das Klezenbrot selbst zu machen ist im Grunde nicht schwer. Also man muss jetzt nicht ein großes Backwissen haben. Das geht relativ einfach. Das Einzige ist, es ist durchaus ein bisschen aufwendiger zu machen. Also aufwendig im Sinne von vom Durchkneten, das braucht ein bisschen mehr Zeit. Okay, kommen wir zu den Zutaten. Für ein Klezenbrot benötigen wir 600 Gramm Klezen, 100 Gramm Feigen, 200 Gramm Dörrpflaumen, 60 Gramm Nüsse. Hier könnt ihr zum Beispiel Haselnüsse nehmen, Walnüsse, Pekannüsse. Also das ist an euch überlassen, welche Nüsse ihr nehmt. Traditionell nimmt man eher Hasel und Walnuss. Ja, und die brauchen wir übrigens auch noch gehackt. Weiters benötigen wir 40 Gramm Mandeln gehackt, 2 Gewürznelken gemahlen. Man kann bereits gemahlene Gewürznelken kaufen. Da würde ich dann sagen, so circa eine Messerspitze voll. Nicht zu viel, weil sonst schmeckt die zu stark durch. Die hat einfach ein sehr, sehr starkes Aroma. Am besten einfach selber mahlen mit dem Mörser. Also man kann es aber auch so relativ leicht irgendwie zermahlen. Dann benötigen wir noch etwas gemahlenen Zimt, etwas Zitronenabrieb, Inländerrum, so circa 20 Gramm frische Germ, etwas Zucker, etwas Mehl, 400 Gramm Brotteig und Butter. Ja, im ersten Schritt nehmen wir mal unser Trockenobst her und das schneiden wir in möglichst kleine Würfel. Ich meine jetzt nicht mikroskopisch klein, aber auch nicht riesengroß, also schön angenehm kleine Würfel, damit man das dann angenehm essen kann. Und ich das gemacht habe, nehme ich meine gehackten Nüsse, die gehackten Mandeln und Gewürze und vermische das mal schön ordentlich durch. So, meine Trockenobst mit den anderen Zutaten schön durchmischen, damit ich eine gleichmäßige Masse habe, damit sie das wirklich schön verteilt. Ja, dann gebe ich noch ein bisschen von den geriebenen Zitronenzesten, dem Zitronenabrieb dazu und ein paar Spritzer Rum. Muss nicht viel sein, einfach nur ein paar kleine Spritzer Rum rein. Das rühre ich dann nochmal schön durch, durchmische das Ganze und das lasse ich dann auf die Seite und lasse es mal ein bisschen ziehen. Ja, dann nehme ich meine Germ her, gebe ein bisschen Zucker dazu, also die Germ krümel ich zunächst einmal in einen Becher rein oder ein anderes Gefäß, gebe den Zucker dann dazu und rühre schön gleichmäßig um. Der Zucker hat jetzt eben den Effekt, dass sich die Germ verflüssigt und das ist ja das, was wir erreichen wollen. Wenn die Germ dann ganz flüssig ist, gebe ich auch ein bisschen Mehl dazu. Ich persönlich mache es immer nach Bauchgefühl, wenn ich so einen Dampfel, nennt man das, zubereite. Von der Menge her würde ich sagen, ja, also circa ein Teelöffel. Mehr braucht man da wirklich nicht dazugeben. Das rühre ich dann unter und lasse das Ganze etwas aufgehen. Das sollte ich eher einen wärmeren Ort nehmen und ihr werdet sehen, das geht relativ schnell auf. Wenn ich das dann mehr oder weniger habe, kommt dieses Dampfel zu meiner der Obstmasse dazu und da rühre ich das nochmal schön um. So, und jetzt kommt der zeitaufwendige Teil. Und zwar muss ich jetzt meinen Brotteig nehmen und diese Dörrobstmasse mehr oder weniger in das Ganze einarbeiten. Und das dauert, wie gesagt, lange. Denn Ziel ist es, dass ich hier das wirklich gleichmäßig verteile. Es muss mehr oder weniger eine einheitliche Masse entstehen. Ich will jetzt nicht haben, dass ich in dem Gläsenbrot jetzt ein Teil habe, wo ich nur Brotteig habe oder welche, wo nur ganz komprimiert die Früchte sind und überhaupt kein Brotteig ist. Das muss eine Masse werden und da besser einmal zu viel des Durchkneten als einmal zu wenig. Wenn ich das dann geschafft habe, nehme ich in unserem Fall eine Kastenform her. Wer will, kann es auch in Leibform machen. Ich erkläre es aber in der Kastenform. Ist meines Erachtens ein bisschen einfacher. Die Kastenform wird dann ausgebuttert und meliert. Ja, und dann gieße ich oder gebe ich meinen durchgekneteten Teig in die Form rein, decke es mit einem sauberen Küchentuch ab und lasse es mal auf einem wärmeren Ort so wie 30 Minuten aufgehen. Die Zwischenzeit kann ich übrigens nutzen, um einen Backer auf so ca. 200 Grad Ober-Unterhitze aufzuheizen. Wenn ich dann die Temperatur erreicht habe, brauche ich eigentlich meine Form nur noch ins Backrohr stellen und da darf es dann für so ca. 50 Minuten backen. Kürzer würde ich es ehrlich gesagt nicht machen. Da besteht natürlich die Gefahr, dass das Ganze nicht ganz durchgebacken ist und das ist dann auch nicht so ideal. Aber 50 Minuten ist eigentlich ein guter Richtwert. Man hängt auch immer vom Ofen ab. Es kann schon sein, dass bei eurem Backofen ein bisschen kürzer ist, aber es kann natürlich auch sein, dass es ein bisschen länger ist. Aber nehmt 50 Minuten einfach als Richtwert an. Ja, und dann brauche ich es eigentlich nur noch aus dem Backrohr holen, stürzen, auskühlen lassen. Und dann würde ich es aber nicht gleich essen. Dann würde ich es noch ein paar Tage rasten lassen. Ja, und dann kann man es schon genießen mit einem schönen Kaffee, Tee, was man auch immer so gerne dazu trinkt. Also ihr seht, von der Zubereitung her ist das Gläsenbrot relativ einfach, aber wie gesagt, ist er doch ein bisschen zeitintensiver, vor allem was das Kneten betrifft. Wenn ihr noch Fragen haben solltet zum Gläsenbrot, zur Zubereitung etc., dann könnt ihr natürlich wie immer gerne kontaktieren. Bevor ich jetzt aber zum Schluss der eigentlichen Folge komme, möchte ich euch noch einen Podcast empfehlen. Und zwar möchte ich euch den Brombeerfalter Podcast empfehlen. Ist ein Personal Podcast von Daniel. Der Daniel ist ein Berufskraftfahrer, er fährt Bus, Taxi, Groß- und Kleinbus übrigens. Und da erzählt er immer wieder von seinen lustigen Erlebnissen, die er hat, aber auch ernste Themen. Es gibt durchaus auch nochmal Tipps, wenn er zum Beispiel jetzt irgendwo in fremden Städten ist etc. Also einfach wirklich ein netter Podcast, wo man zuhören kann, immer wieder schmunzeln und lachen kann. Momentan hat er übrigens eine ganz, ganz nette Aktion am Laufen und zwar einen Podcast-Adventkalender. Und zwar veröffentlicht der Daniel da jeden Tag eine neue Podcast-Folge, wo er weihnachtliche Themen behandelt. Er hat da wirklich einiges an Mühe reingesteckt und ich finde es echt eine nette Idee. Aber nicht nur er alleine hat was gemacht, es gibt auch ein paar Gastbeiträge, unter anderem auch von mir. Ich bin eher schon am Anfang dabei, und zwar, wenn ihr meine Folge hören wollt, die ist am 3. Dezember veröffentlicht worden. Aber das eigentliche Thema dieser Folge möchte ich an dieser Stelle nicht verraten. Da müsst ihr schon den Brombeerfalter abonnieren und selber reinhören. Natürlich hört nicht nur meine Folge an, die ich für ihn gestaltet habe, sondern ich empfehle euch wirklich auch, die anderen anzuhören, vielleicht auch ein bisschen von den regulären Folgen nachzuhören, denn es ist wirklich ein netter Podcast, wo man zuhören kann. So, und bevor ich jetzt wirklich zum Ende der heutigen Folge komme, möchte ich gerne noch einmal das eventuelle Hörertreffen im Jahr 2015 ins Spiel bringen. Ich habe sie bereits schon einmal in einer anderen Podcast-Folge erwähnt, aber vielleicht hat es der oder die andere überhört. Darum möchte ich es nochmal kurz ins Gedächtnis zurückrufen. Wer Interesse hat, im Jahr 2015 ein Hörer-Hörerinnen-Treffen des Gabelbissen-Podcast, der möge mir das einfach auf die üblichen Wege kurz Bescheid geben. Je nachdem, wie groß das Interesse ist, können wir dann unterschiedliche Sachen machen. Angefangen vom einfachen kulinarischen Plausch bis dahin, dass wir gemeinsam österreichische Spezialitäten kochen. Mehr dazu dann aber im nächsten Jahr. Jetzt ist aber wirklich Schluss für die heutige Folge. Ich sage danke fürs Zuhören, wünsche euch in diesem Fall viel, viel Spaß beim Nachbacken. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.